Während Scharping mit den Buchhaltern kämpft, widerfuhr ihm seitens der Amerikaner Ehre. Die Bundeswehr übernimmt das Kommando am Horn von Afrika. Nachdenken bleibt angebracht. Es ist nicht so lange her, dass dort im Territorium der AFA und ISAS französische Fremdenlegionäre für Ruhe und Stabilität sorgten. Doch Paris wurde Afrika zu teuer, auch wenn jeder Politiker dort weiß, dass Frankreich ohne Kolonien im Zweiten Weltkrieg nichts anderes als ein besiegtes Land gewesen wäre. Und schon zuvor hatten die Briten, sicherlich schmerzlich, die Präsenz östlich Suez aufgegeben. Schwimmt Deutschland also gegen den Strom der Geschichte? Vom Horn von Afrika in den Nahen Osten. Bislang war es der irakische Diktator Saddam Hussein, der UNO wiederholt Nasenstüber versetzte. Wenn Israel nun wegen der Jenin-Kommission ähnliche Verhaltensweisen annimmt, begibt es sich in eine merkwürdige Nachbarschaft. Aus Tel Aviv, Hans-Joachim Wiese. Die israelische Regierung bleibt hart und lehnt die Entsendung einer UN-Kommission zur Untersuchung der Vorgänge in dem palästinensischen Flüchtlingslager Jenin derzeit ab. Zuvor müssten die Forderungen Israels an die Kommission erfüllt werden, hieß es nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts. Die Kommission wartet seit 3 Tagen in Genf auf die Erlaubnis, ihre Arbeit aufnehmen zu dürfen. Ihre Abreise wurde schon 2-mal auf israelischen Druck hin verschoben. Jerusalem erhebt zum Beispiel Einwände gegen die personelle Zusammensetzung der Kommission, deren Mitglieder pro-palästinensisch seien. Zudem werden Bedenken gegen ihr Mandat geltend gemacht. Sie dürften lediglich Fakten sammeln, jedoch keine Rückschlüsse ziehen oder Empfehlungen abgeben. Schließlich besteht die Sharon-Regierung darauf, die Zeugen, mit denen die Kommission reden darf, selbst auszuwählen. Außerdem müssten diese Zeugen Immunität genießen, um sie vor einer eventuellen Anklage wegen Kriegsverbrechen schützen zu können. Israel verlangt außerdem, dass auch die palästinensischen Terrorstrukturen in Jenin untersucht werden. Falls diese Forderungen erfüllt werden, stehe eine Einreise der Findungskommission nichts im Wege, sagte der Rechtsberater des israelischen Außenministeriums, Alan Baker. Wir machen uns keine Sorgen wegen der Findungskommission. Wir wollen, dass die Tatsachen ans Licht kommen. Das Problem ist, dass die internationale Öffentlichkeit meint, diese Kommission habe die Aufgabe, israelische Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen. Das ist falsch. Israel hat in Jenin Terroristen bekämpft. Die Palästinenser werfen der israelischen Armee vor, während der sogenannten Operation Schutzschild im Flüchtlingslager Jenin ein Massaker mit mindestens 500 Toten angerichtet zu haben. Israel bestreitet das vehement. Es habe dort schwere Kämpfe gegeben, die Dutzende palästinensische Tote gefordert hätten, von denen aber die allermeisten bewaffnete Extremisten gewesen seien, sagte zum Beispiel Verteidigungsminister Ben Eliezer. Für den palästinensischen Informationsminister Yasser Abed Rabo ist die heutige Kabinettsentscheidung ein weiterer Beweis dafür, dass Israel in Jenin etwas zu verbergen hat. Abed Rabo forderte eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Israel untergräbt die Rolle der Vereinten Nationen. Wenn das so weitergeht, müssen die Vereinten Nationen sagen, ob sie ihre eigenen Entschließungen umsetzen oder sich dem Druck der israelischen Regierung beugen wollen. Die Haltung der israelischen Regierung sei ein Skandal, fuhr Abed Rabo fort und verlangte Sanktionen gegen Israel. Unterdessen haben die israelischen Truppen mit dem Rückzug aus Hebron begonnen. Bei dem Einmarsch wurden mindestens 9 Palästinenser getötet. Er war Vergeltung für den Überfall palästinensischer Extremisten auf die jüdische Siedlung Adora, ganz in der Nähe von Hebron, bei dem am Samstag früh 4 Menschen erschossen wurden, darunter ein 5 Jahre altes Mädchen. Am Nachmittag haben 28 Menschen die belagerte Geburtskirche in Bethlehem verlassen. Doch die Lage bleibt kritisch. Der Vatikan entsendet daher einen Sondergesandten aus Rom, Patricia Arnold. Im Büro des französischen Kurienkardinals Roger Etchegaray stehen die Telefone nicht mehr still. Seine engsten Mitarbeiter haben nur wenig Zeit, um die Sondermission des Kardinals vorzubereiten. Bereits morgen fliegt der langjährige Sozialminister des Papstes nach Jerusalem. Seit Tagen kursierten Gerüchte, dass Johannes Paul II. Eine neue Friedensinitiative für den Nahen Osten starten will. Nun beauftragte er den erfahrenen Diplomaten Etchegaray mit dieser heiklen Reise. Wie es heißt, soll sich der päpstliche Sonderbotschafter in die Verhandlungen um die Geburtskirche in Bethlehem einschalten. Als unmenschlich hatte der Papst in der vergangenen Woche die Situation für die Eingeschlossenen bezeichnet. Jeden Tag würde sich ihre Lage verschlimmern, da Wasser und Nahrungsmittel knapp würden. Einzelheiten zum Auftrag Etchegarays gab der Vatikan nicht bekannt. Informationen der vatikanischen Nachrichtenagentur Fides zufolge soll der Kurienkardinal auf höchster Ebene Vertreter Israels und der Palästinenser treffen. Am Sonntag sei eine Messe Etchegarays geplant. Im Umfeld des Patriarchen von Jerusalem wurde nach diesem Bericht die Hoffnung geäußert, dass der Kurienkardinal möglicherweise schon in der Geburtskirche beten könne.